Nationalfeiertag in der Türkei? Nein, die Jahreshauptversammlung der Grauen Wölfe mit über 10.000 Leuten. Blut- und Bodenideologie in der Brugger-Halle in Essen. Willkommen beim Kulturfest der Grauen Wölfe. Es leben die Märtyrer, es lebe das Land, schreien sie. Feuerlar den Koran, den Vaterland, der Fahne wird geschworen. Frontkämpfer wollt ihr sein, als graue Wölfe aus der Kohle. Der Kampf geht bis zum letzten Mann, bis zum letzten Tropfen Blut, bis zum letzten Atemzug gegen Ungläubige. Wirst du auch ihre Wut? Sie nennen sich türkische Idealisten, die von nichts halt machen werden. Sie sehen sich als das Herrenvolk. Hier und heute auf Erden, ihre Anhänger fanatisch, ewig gestrig, der Steinzeit zugewandt. Ich will sie nicht, die Gotteskrieger, die Militanten in meinem Land. Fantástico!